Und zwar, indem wir die Diskussion öffnen und ihr die Möglichkeit habt, eure Fragen an das Podium zu stellen oder euch untereinander zu diskutieren. Wie anfangs angekündigt, würde ich versuchen, die Diskussion wieder in drei Punkte zu gliedern. Einmal Gegenwartsanalyse, dann Grundlagentheoretisches und zum Schluss Strategie und Organisation. Das kann man natürlich nicht so trennen, auch wenn uns das vielleicht gelungen ist. Schlechter Dings. Genau. Ja, also die Fragen sollen sich jetzt nicht irgendwo in einen dieser Schubladen einkategorisieren, sondern es ist halt nur so ein bisschen der Versuch, das zu strukturieren, damit nicht alles komplett durcheinander geht. Ich versuche mir mal mit so einer Frage zur Demonstrationstheorie. Also, vielleicht wissen Sie, ist vielleicht nicht das Experte noch. Also, wenn man irgendwie auch über die Organisation von Kämpfen nachdenkt, geht es ja irgendwie auf einer höchsten Ebene auch um Motivation. Und was ja quasi auch in der historischen Erfahrung vom Kommunismus ein Problem war, war die Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und was ich so spannend finde, glaube ich, dieses Spannungsverhältnis von sozusagen aktiven Kämpfen und unerfüllten Bedürfnissen, mit denen man sich herumschlägt im Alltag, und sozusagen eine Befreiungsperspektive, die sozusagen weit darüber hinausgeht. Und sozusagen diese Frage, inwieweit man auch irgendwie so diesen historischen Streit zwischen Reformismus und revolutionären Kräften vielleicht auch irgendwie so querdenken kann, in dem Sinne, dass sozusagen auch im Hier und Jetzt sozusagen Reprogrammierung des Falschen geben könnte, die sozusagen über das Jetzige hinausreiten muss. Das klingt ein bisschen abstrakt. Aber ich finde es immer ganz interessant, Kapitalismus als sozusagen falsches Programm zu verstehen. Also es ist ja so ein bisschen, was läuft, es hat ein bisschen Automatismus, sagen, was an falschen Zwecken ausgerichtet ist. Und die Frage ist, ob sozusagen mit eigentlich auch teilweise bestehende Systeme umprogrammiert werden können, sozusagen in Richtung andere Zwecke. Ob das sozusagen vielleicht ein spannender Gedanke sein könnte, der auch dann wieder sozusagen rückgekoppelt an eben konkrete Kämpfe. Also ich komme so gerade ein bisschen aus der stadtpolitischen Bewegung, ein bisschen Hintergrund zu geben, sozusagen auch so ein bisschen so diesen Gegensatz auflösen zwischen irgendwie so diesen lokalen, begrenzten eigenen Kämpfen, der eigenen Tellerrand und so eine allgemeinere Perspektive, die auch auf jeden Fall mit dem Klassenbegriff verbunden ist, den ich auch für produktiv halte. Eine Frage, die ich bekommen könnte. Also es kommt halt drauf an, wenn es viele Fragen gibt, dann würde ich die sammeln. Wenn das jetzt die einzige erstmal ist, dann würde ich nicht sammeln. Bitte, der Herr im blauen Pullover. Naja, vorhin gab es ja aus Bremen die Anmerkung zu zum Kerbegriff, also weil ich das schon vom Anspruch immer wichtig ist, also so wie ich das mitbekommen habe, sozusagen das systematisch einzubauen. Ich habe das Papier ehrlich gesagt nicht genau vor Augen, um das beurteilen zu können, aber vielleicht kannst du zu dem Punkt auch nochmal was sagen, von sozusagen ist das so ein bisschen zufällig da reingeklumpst in Anführungsstrichen oder einfach zu dem Punkt. Noch irgendjemand? Ich habe deine Frage nicht ganz verstanden. Wenn ihr die richtig verstanden habt, dann ist es auch okay. Aber vielleicht können Sie noch mal auf einen Satz runterbringen. Auf einen Satz ist schwierig. Ja. Also ob so dieser Gedanke der Umprogrammierung sozusagen in bestehenden Mitteln, also sozusagen vielleicht auch, ich denke da tatsächlich auch so an Eigentumsformen und Sozialisierung derer, ein spannender Gedanke sein könnte, um auch vielleicht so diese ganzen Gegensätze aufzulösen. Also eine revolutionäre Perspektive mit sozusagen Alltagskämpfen auch zu verknüpfen, die irgendwie auch so mittelbar zu erreichende Ziele und Erfolge. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was die Organisierungserfahrung ist, sondern diese Frage des Erfolgs nicht zu unterschätzen. So. Ja. Gut. Vielleicht gehe ich darauf schon mal kurz. Bitte. Also ich glaube, da kann man einerseits sagen, also dieser sehr jetzt auch wieder technische Begriff der Programmierung, ich weiß nicht, ob der so weit trägt, aber von dem Grundproblem her fände ich es eben auch mal einen spannenden Versuch, um eine Brücke zu schlagen von der Revolutionstheorie zu Strategiefragen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal über den Weg gelaufen ist, der Henrik Wallert spricht in seinen Büchern öfter von der Aporie der Befreiung, also was im Grunde meint, von dem historischen Boden der Herrschaft den Sprung in die Freiheit zu schaffen. Wie geht das? Weil man im Grunde im Kampf gegen die Herrschaft auch immer wieder herrschaftliche Verhältnisse reproduzieren muss. Also wo er dann Bezug nimmt auf Simone Weil, die machtvollen Mittel sind repressiv und die machtlosen, die nicht repressiven sind machtlos. Und wie geht man mit solchen Aporien um? Und die lässt sich, glaube ich, auch konkretisieren, so eine Aporie in eine Aporie der Organisation oder ja, doch Aporie der Organisation, weil das Problem, was man im Grunde hat, was eben auch so eine Umprogrammierung betreffen würde, ist ja, man kann weder gegen die aktuell vorherrschenden Interessen eine Organisation starten, dann macht halt niemand mit, weil alle abkacken. Man kann es aber auch nicht mit ihnen, ne, weil sie selbst immanent sind. Und das ist so eine Aporie der Organisation, wo man irgendwie mit umgehen muss oder wo die Organisationsform ein Versuch wäre, eine bearbeitbare Lösung irgendwie für dieses Problem zu finden, wo es dann darum geht, einerseits in konkreten Kämpfen durch Praxen der Solidarisierung Erfolge zu erreichen, dass man irgendwie auch wirklich merkt, Klassenkampf lohnt sich, es wird konkret was besser und gleichzeitig hat man eben Prozesse der Solidarisierung, die eben so objektive Schranken vielleicht partiell überwindet und dadurch ein transzendierendes Moment bekommt. Also das würde ich dann weniger in so einer Programmsprache irgendwie formulieren, sondern eher in diesem Versuch, die Widersprüche von Befreiung irgendwie zu denken. Also an konkreten Interessen ansetzend in Kämpfen konkrete Interessen zu transformieren. Das wäre nochmal grob so die Aufgabe der Organisation. Wie machen wir das? Antworten alle da drauf? Oder nur die, die Lust die wollen? Wo muss denn jede Frage beantworten? Jetzt ums Ganze geht. Na gut, dann nehme ich ein E. Was ist lösen? Kommunismus. Nee, aber ich würde tatsächlich, wenn das okay ist, da drauf auch nochmal was zu sagen. Ich würde es einfach nur mal versuchen, konkreter zu fassen. Also ich glaube, das mit dem Programmieren, das funktioniert. Das Wortbild funktioniert nicht, weil Gesellschaft ist nichts Getrenntes von uns. Und also der Witz mit der Programmierung ist ja, dass es Programmierende braucht, so. Und wenn die Programmierenden aber zum Programm gehören, können sie es nicht, ne? Das funktioniert so nicht. Das ist quasi unlogisch und würde nicht funktionieren. Dieser Widerspruch von Reform und Revolution, der ist sowohl richtig als auch er ist falsch. Er ist dann falsch, wenn Revolution sowas ist wie Zeugen Jehovas des Kommunismus, die halt da stehen und immer sagen, hier, übermorgen wird alles gut. Oder, das gibt es auch im Gegensatz, die Leute, die sagen, ja, ich bin ja auch für die soziale Revolution, aber die steht ja jetzt nicht auf der Tagesordnung und ist auch erstmal nicht sichtbar und jetzt, keine Ahnung, verteidigen wir die Scheiße gegen noch schlimmere Dinge. So. Da an der Stelle ist falsch. Trotzdem gibt es natürlich auch den Widerspruch dazwischen. Habt ihr ja gerade an diesen Polen gemerkt. Ich glaube, aufzulösen ist das Ganze darüber, dass es halt, also es braucht eine Einheit von Gesellschaftsveränderung und Selbstveränderung. Hier der Olle Marx hatte schon seinen blöden Feuerbach-Thesen drin. Und um das ganz konkret zu machen, also das hat ja auch Wallert irgendwie drin. Die Krux ist, wenn wir den Staat nicht übernehmen wollen, aber eine Revolution machen wollen und Gesellschaft sich selbst organisieren wollen, dann müssen wir bereits jetzt in diesen Verhältnissen anfangen, versuchen, sowas wie kommunistische Kerne oder so zu entwickeln. Versuchsform von. Ist ja auch das Problem auch auf die Produktionssphäre gewendet. Also so im 19. Jahrhundert, wo es noch diesen technischen Arbeiter gab, der auch noch diese Fabrik organisieren konnte und selber betreiben konnte und einfach diesen Chef wegjagen, das geht ja heute so nicht mehr so einfach. So globale Produktionsabläufe die funktionieren nicht über Nacht, nur wenn wir die UnternehmerInnen zum Teufel gejagt haben, weiterhin, und wir übernehmen sie. Und erst recht wollen wir sie nicht übernehmen, wir wollen sie ja anders machen. Also müssen wir das hier und jetzt ausprobieren, immer mit der Begrenztheit dessen. Und ich glaube, das ist so, könnte so eine Ahnung sein, diese Quadratur des Kreises zu durchbrechen. Also, Aufklärung und Analyse, politische Kämpfe führen, gegen Verschlechterung für Verbesserung kämpfen und gleichzeitig drittens Selbstorganisation betreiben, als kommunistische Kerne versuchen, das Neue vorzugreifen, auch wenn es nicht geht. Gerne Antworten darauf aus dem Publikum. Betriebliche Arbeit, hast du bei deinen drei Punkten, die du gerade aufgezählt hast, nicht mit erwähnt? Doch, das findet natürlich da drin sich wieder. Also wenn ich sage, gegen Verschlechterung kämpfen, dann beschreibe, also ich denke quasi uns mit in all unseren Lebensbereichen so. Und für die meisten, die das Glück haben, zur Arbeit zu gehen, bedeutet natürlich das natürlich auch. Also klar, ich muss tagtäglich darum kämpfen, dafür kämpfen, dass meine Arbeitsbedingungen nicht noch schlechter werden, sondern vielleicht besser werden, dass nebenbei auch noch mein Lohn ein bisschen besser wird. All solche Dinge gehören natürlich mit dazu. Aber das ist halt nur nicht nur, weil das Leben halt zum Glück noch mehr ist als Lohnarbeiten. Für manche. Was ist denn Care-Arbeit? Ja, es ist auch Care-Arbeit. Es ist auch Care-Arbeit, ja. Ja, die Care-Arbeit. Die gibt es. Die gibt es auch in unserem Papier, nicht nur zufällig. Also ich weiß nicht genau, wie der Eindruck entstanden ist, aber im Prinzip ergibt sich die Systematik daraus, dass wir versuchen, einen bedürfnisbezogenen Ansatz der Kritik, aber auch der Organisierung zu versuchen. Und die Analyse in dem Papier geht halt dahin, zu sagen, dass genau in diesen Care-Sektoren der Widerspruch zwischen den Bedürfnissen der Individuen und den Bedürfnissen des Kapitals besonders spürbar wird. Und da passiert auch gerade einiges, was man halt auf dem Schirm haben muss, gerade wenn man diese Bedürfnisorientierung hat. Also da passiert auf jeden Fall in der Hinsicht durchaus einiges mehr als in anderen Sektoren, würde ich sagen, weil der Widerspruch da auch anders erfahrbar wird. Also ich kenne es jetzt halt eher aus dem Krankenhaussektor, aus den ganzen stationären Geschichten, wie da Pflegekräfte die Erfahrung machen, dass sie zwischen den Ansprüchen von Patienten und Angehörigen an eine gute Versorgung und den Ansprüchen des Hauses und der Politik insgesamt, sie müssen sparen und sie sind der Punkt, an dem überhaupt gespart wird, wie die dazwischen zerrieben werden, mehr oder weniger. Und das sind Punkte, wo auch gerade ja in der Charité in Berlin wieder einiges ins Rollen gekommen ist, wo einfach ja, dieser Widerspruch von Gebrauchswert und Tauschwert sehr, sehr erfahrbar wird und entsprechend ist vielleicht einfacher möglich ist, Ansatzpunkte zu finden, als jetzt bei Opel in Rüsselsheim oder so. Ich dazu vielleicht was, also ich habe also diesen Eindruck mit dem Zufälligen, das hatten bei uns auch welche, dass das Care-Bereich also zufällig reinfällt. Das kommt, glaube ich, ein bisschen durch dieses Taktische, was ihr habt, das ist gerade ein Bereich, wo viel diskutiert wird. So, das vergibt das so ein bisschen unter Wert weg. Also das, was du jetzt sagst, das kommt ja auch in dem Papier. Das ist, würde ich aber viel stärker machen noch. Tatsächlich dieses, dass das ja so ein Bereich ist, wo es so handgreiflich ist, wie, also welche Absurdität dabei herauskommt, wenn dann eben diese Dinge erstmal durch dieses Nadelöhr der Wertform durch müssen irgendwie und dass dann halt dieser ganze Irrsinn entsteht irgendwie, den man ja kennt, wenn man auch nur mal 14 Tage irgendwie in der Altenpflege gearbeitet hat. Da finde ich diesen Bedürfnisbegriff, das fand ich tatsächlich auch einen sehr starken Punkt in dem Papier, den ich so auch noch nicht so diskutiert, dass man diesen Begriff des Bedürfnisses dann nochmal so stark macht, dieses Bild mit den radikalen Bedürfnissen. Ich finde dann nochmal zu diesem, was du eben meintest mit dem Umprogrammierung, hätte ich auch Probleme mit, aber was jetzt diese historische Reflexion nochmal mit Revolution und Reformismus, da gab es, das ist ja immer auch mit diesem Aspekt der Vertröstung eben auch verbunden, was du gesagt hast, mit dieser Motivation. Da gibt es ja dann sozusagen auch immer dieses alte, so ein Utopieverbot, was von Marx irgendwie kommt oder frankfurtistisch, könnte man das jetzt irgendwie so Utopieverbot oder Bilderverbot heißt das ja dann irgendwie, ne? So, das ist natürlich, das gehört zu so einer bestimmten Form von Revolutionsmaximalismus irgendwie dazu oder gehörte historisch dazu. Und vielleicht, das ist das, was ich gesagt habe, man müsste dann, glaube ich, immer nochmal diese Gegenüberstellung auch tatsächlich nochmal historisch betrachten, auf welchem Stand der Produktivkräfte, um das jetzt mal ganz orthodox zu sagen, auf welchem Stand der Produktivkräfte war es nötig, sowas wie ein Utopieverbot oder ein Bilderverbot auszusprechen. Vielleicht ist es heute tatsächlich durch bestimmte Formen der materiellen Vergesellschaftung tatsächlich auch näher, sind wir näher dran, dieses Bilderverbot jetzt auch vielleicht mal kurz zu vergessen, ohne dass wir gleich Reformisten werden, die jetzt nur kleine Schritte planen, sondern tatsächlich, ich glaube, es gibt Bereiche, wo es auch, tatsächlich durch eine Form, also Produktivkräfte darf man jetzt auch wieder nicht technizistisch verstehen, also durch eine Form von, wo es Kooperationsformen gibt, die tatsächlich es eigentlich eher, also vernünftiger erscheinen lassen, eher auch wahrscheinlicher, dass man es ohne wertförmige Vermittlung macht, als dass man es da jetzt nochmal durchpresst. Und diese Form, das würde ich sagen, ist was man in die Reflexion mit einbeziehen muss, wo man sich eben nicht immer in diese Reform versus Revolution Dichotomie vielleicht tatsächlich also wo man das nicht immer schon voraussetzen sollte. Und gegen diese, dass das mit der Vertröstung ein Moment ist, was an einem historischen Kommunismus ein Moment war, was auch ein lähmendes und demotivierendes und dann eben zu Parteiorganisationen drängendes Moment hatte, das ist sicherlich richtig. Da gibt es aber eben auch die historischen Vorläufer, die eben gegen diese Vertröstungsstrategie, die sagen, man kann im Wesentlichen die Dinge auch hier und jetzt schon anders organisieren. Und das wird auch, finde ich, wahrscheinlicher. Da gibt es diese Debatten um Kommunisierung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt sozusagen, das ist, da wird schnell auch so ein bisschen ein Fetisch draus, aber das ist tatsächlich so diese Vorstellung, dass man das zumindest mal durchspielt und durchdenkt. Und das ist dann eben keine Spinnerei. Wie liefe das denn, wenn man den Laden jetzt übernehmen würde? Also was hieße das? Da ist ja zum Beispiel die erste Konsequenz, die man sagen würde, es ist gar nicht so, dass wir das alles übernehmen und das gegebenenfalls umbauen, sondern man könnte einen Großteil dessen, was gerade läuft, einfach abschalten. Also es ist gar nicht so, es ist ein Großteil dessen, was gerade produziert wird, könnte man einfach auch einstellen. Und das müsste mit einer radikalen Bedürfniskritik einhergehen und so. Und also das finde ich, das sind auch Strategiedebatten, die man führen kann, die jetzt, glaube ich, also außerhalb unserer organisatorischen Reichweite erstmal jetzt konkret liegen, die aber trotzdem jetzt nicht außerhalb dessen liegen, was man vernünftigerweise denken kann. Darauf direkt. Ja, vielleicht um das mal ein bisschen zu konkretisieren. Ich glaube, ich denke durchaus auch an die Commons-Debatte. Also die Frage von, wie sind einfach Ressourcen zu organisieren, sozusagen im Hier und Jetzt nach anderen Prinzipien. Und zwar sozusagen vielleicht auch quer zu, jetzt sage ich mal sozusagen, identitären Räumen. Ne? Also sozusagen, man sagt, okay, das ist sozusagen klassisch irgendwie so in den 80er Jahren. Also das autonome Hausprojekt in den 90er Jahren, aber aus dieser identitätspolitischen Nummer rauszukommen und sagen, okay, wie können einfach so Ressourcen sinnvoller organisiert werden und sozusagen auch darüber wiederum Systeme geschaffen werden, die wird es jetzt auch hinausweisen, in denen es so eine Vernetzung gibt, auch zu anderen Debatten. Ich glaube, das finde ich sogar einfach gerade spannend, ne? Also um das hier irgendwie auch mal reinzubringen. Ich würde gerne nochmal zu diesem Care-Ding trotzdem nochmal zurück. Mir war das nämlich zu sehr auf die Produktionssphäre gerade zu reduziert. Also die Beispiele mit dem Charité, die sind alle vollkommen richtig. Der Witz aber an Care-Arbeit ist ja, dass sie nicht nur in der Produktionssphäre stattfindet. Das ist ja eine alte Erkenntnis der feministischen Bewegung, die bereits schon mal in den 80ern dann Lohn für Hausarbeit gefordert hat, eben aus der Perspektive heraus, dass Repro-Arbeit überhaupt Bedingungen und Voraussetzungen von Produktionssphäre ist so. Und ich finde, unter diese Betrachtung von Neuzusammensetzung von Klasse gehört das nämlich auch. Also das gerade in diesem Bereich, der nicht in der Produktionssphäre drin ist, aber der trotzdem Repro-Arbeit macht, nämlich auch eine Veränderung und Neuzusammensetzung von Klasse drin ist. Und genau, mir ist das zu fixiert, zu ökonomistisch, zu auf die Produktionssphäre fixiert und gedacht, Klasse, das ist mehr als nur Lohnarbeit. Bitte? Ich hätte auch die Gelegenheit, euer Papier zu lesen, weil ich mit zusammen aus Bremen gekommen bin. Ja. Und habe mir manchmal die Frage gestellt, wenn ich es gelesen habe, ob wir, also ich stelle mir einfach, also stelle die Frage auch nicht, wie es dazu gekommen ist, dass sie systematisch ganze Bereiche von dem, was die radikale Linke in den letzten Jahren gemacht hat, dadurch ausgeklammert hat. So. Also in Berlin mit Köpi und Co., eigentlich auch immer wieder in verschiedenen anderen deutschen Städten, gab es Zwangsräumung verhindern, also durchaus eine sehr politisierte, bedürfnisorientierte Aufladung von konkreten Widersprüchen, Interessengegensätzen. Es gibt viel im Bereich der antirassistischen Bewegung, die auch sowas verknüpft, eben wie auch angelangt wurde, eben gerade um die Schule in Kreuzberg, so wurde da ganz, ganz viel gemacht. Ich habe nie das Gefühl, dass da das politische Moment gefehlt hätte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da ja, zum Teil auch aus glaube ich, auch oft aus der Hoffnung der Aktivistinnen für ihre einzelnen Kämpfe, sich die Sympathien von anderen dazu zu holen, das auch mit reingenommen wurde, aber trotzdem auch ganz ernst gemeint. Und diese Alltagsorganisation, die habe ich jetzt schon lange gesehen und das ist ja gerade so der große Turn in der Radikalen Linken, spricht über Recht auf Staat, Stadtpolitik, die Radikalen Linke Berlin will auf einem Zentrum neu eröffnen, morgen. So, ja. Also es findet statt, es findet ja statt. Und ich habe einfach das Gefühl, das ganze Papier ist unglaublich stark an Produktion herangeschrieben. So. Und auch jetzt gerade, wo der Kernbegriff wieder aufgegriffen wurde, wieder als warenförmige Care-Arbeit. Ja, natürlich, ich arbeite auch im Pflegebereich, ich kenne das auch, wie das ist, aber es ist anders als das, was ich zu Hause mache und wie da damit verhandelt wird und wie man das irgendwie organisiert. Ja, das ist für mich so eine offene Frage. Ich habe das Gefühl, das kommt aus einem Wunsch von einer gewissen Linearität von der Strategie. So, ja, wenn jetzt die Radikale Linke zurück in den Alltag einfließt, wird sie da wirkmächtig werden, wird ihre Isolation ablegen. Das glaube ich nicht, dass sie dadurch ihre Isolation ablegt. Das hat auch noch was mit anderen Sachen zu tun, auch wie Patrick es auch genannt hat. Das hat einfach was damit zu tun, wo die Leute und was die Leute eigentlich wollen. Und auch deswegen die Auflösung von Politgruppen, was ihr auch in eurem Papier nennt, so in einer stärkeren Alltagsorganisation, fände ich da sogar schädlich. Weil ich denken würde, na, es braucht ja gerade die Debatte darüber, was passiert eigentlich gerade, wie können wir uns aufeinander beziehen, wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo sind auch tatsächlich Interessengegensätze, die uns davor abhalten, irgendwie miteinander zusammenarbeiten zu können. Ja, das war jetzt ein halbes Statement, eine halbe Frage. Genau. Und was du angesprochen hattest, da hatte ich das Gefühl, da steht so ganz, ganz stark sowas wie, du hattest erst Sozialisierung genannt, so, das ist ja so ein alter Begriff, heute würde man das dann Vergesellschaftung nennen, so nennt es die IL. Ja, die Frage, wie terminiert man denn in den Bereich des Öffentlichen, wo ja auch gerade materielle Mittel verhandelt werden, wo man dann notwendigerweise gezwungen ist, im Staat, also Forderungen an den Staat zu stellen, ne? Und dergleichen weiter, eine unangenehme Geschichte, aber letztlich genauso notwendig. Ja, macht jetzt keinen Unterschied, was man an den Arbeitgeber stellt oder an die Instanz, die erstmal die Steuern vom Profit abgezogen hat. Ja. Dazu oder eine andere Frage? Ja, also ich wollte eher keine Forderungen halt an den Staat zu stellen, sondern versuchen, möglichst im Rahmen der Bedingungen oder der Möglichkeiten, die man in den Verhältnissen, in den gegebenen Verhältnissen, in den herrschenden Verhältnissen hat, den Staat zu unterwandern und den Staat sozusagen zu negieren, sodass durch eigene Organisation eigentlich ein Staat gar nicht mehr notwendig ist und die staatliche Herrschaft im Endeffekt so unterwandert wird. Also das sehe ich auch das institutionelle Konzept, dass das in dem Rahmen, wenn man das weiterführen würde, durchaus die Möglichkeit stehen könnte. Um darauf vielleicht gleich zu antworten und es geht vielleicht so ein bisschen Dynamik in die Debatte, ich will den sofort widersprechen, weil ich glaube, dass es eine Selbstüberschätzung der linken Bewegung ist, weil sie dann überhaupt nicht in diesem Fall also auf eine Überforderung die Bedürfnisse von ganz vielen Leuten überhaupt gar nicht erfüllen kann. Also jetzt irgendwie auch von der Mietergemeinschaft Kosti und Ruhr in Berlin sprechen. Das ist sozusagen eine relativ glückliche Konstellation von Leuten aus der Linken, die zusammen mit Bewohnerinnen dieser Häuser, die privatisiert wurden in den Jahren, eben Mieterproteste organisieren, sozusagen gegen Mieterhöhungen kämpfen. Und was diese Leute brauchen, ist tatsächlich einfach Mietsenkung. Ist tatsächlich eine Rekommunalisierung, ist Umverteilung. Und sozusagen, da muss man in den Staat gehen. Wir können sozusagen nicht aus linken Strukturen heraus diese Umverteilung organisieren. Und das heißt jetzt nicht, dass man den Staat toll findet, aber das ist die Realität. Das ist diese Instanz, die man in diesem Fall unter Druck setzen muss, strategisch. Und weil ich meine, sonst alles andere wäre zynisch. Das wäre sozusagen, würde man einfach diese Leute in der Situation preisgeben. Ist das jetzt eigentlich schon so ein Diskussionseinstieg? Oder also, ich würde das jetzt noch nicht abbrechen, aber also ich finde die Diskussion gerade. Okay. Aber also, ich würde auch Fragen hier aufschreiben und dann irgendwann vielleicht zu anderen Sachen überleiten, wenn du eine hast. Ich wollte eigentlich nochmal einsteigen bei diesem Vorwurf oder sozusagen der Behauptung, dass alles, was ihr sozusagen zur Organisierung habt, relativ technisch gelöst war. Und ich dachte vorhin, als es sozusagen die Anmerkung gab, das klingt ein bisschen zu technisch, da war die Antwort aber, fand ich, auch wieder technisch. Also sozusagen dieses, wenn Organisierung irgendwie dazu da ist, genau, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten, sozusagen gleichzeitig sich gemeinsam stark zu machen, um halt irgendwie Verbesserungen durchzusetzen und aber gleichzeitig sozusagen auch irgendwie offensiv zu werden, also dann ist sozusagen, das wäre für mich jetzt sozusagen die theoretische Bestimmung und daraus folgt dann genau sozusagen die Frage, wie macht man das, ob das jetzt ein Büro heißt oder wie auch immer, das ist sozusagen, keine Ahnung, oder ein Facebook-Netzwerk oder keine Ahnung was. Sagen, das wäre dann irgendwie so eine zweite Frage. Vielleicht könnt ihr aber auch dem sozusagen vielleicht auch nochmal. Also, soweit ich das weiß, habt ihr irgendwie als Klassenlose schon auch relativ gute sozusagen Netzwerke irgendwie in verschiedenen Regionen der Welt, wo man so sagen kann, ich weiß gar nicht, ob ihr das so wirklich ausgewertet habt, von was ist eigentlich euer Konzept sozusagen. Seid ihr einfach nur, jetzt ein bisschen böse, das Netzwerk der Intellellos? Also was auch gar nicht verkehrt ist, aber sozusagen gibt's da eigentlich, habt ihr da eigentlich eine strategische Bestimmung hinter? Und habt ihr da eine Idee für? Weil sozusagen aus Bremen gab es was und dann irgendwie auch aus Frankfurt und vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen. Ja, also gut, also wenn dieses das mit diesem internationalen, das ist jetzt schon so, also ich meine, das ist natürlich eine der wesentlichen Spaltungslinien des Proletariats in der Geschichte, ist natürlich irgendwie diese nationale, das ist klar. Und das ist irgendwie in Deutschland irgendwie auch ja dann in den letzten Jahren in den Linken auch ausgiebig thematisiert worden. Da kann man natürlich irgendwie so und so lösen. Und da ist eine Lösung natürlich tatsächlich, das spiegelt sich im Namen der Zeitschrift wieder, Kosmoprolet irgendwie, ne? Dass man sozusagen von, also Proletarisierung als ein weltweites Problemfeld versucht zu begreifen und dann eben beispielsweise die Kämpfe von irgendwelchen Leuten in Ägypten und so mit einbezieht und sich mit den Leuten unterhält und versucht rauszukriegen, wo es da irgendwie was Gemeinsames gibt, bis hin zu, also ich meine, das ist ja alles, das schreibt er irgendwie ganz schön im Papier, das ist dann irgendwie immer diese kleinen Sachen, die dann irgendwie lächerlich aussehen, aber irgendwie auch nicht sind, dass man dann irgendwie davon ausgeht, wenn man einen Artikel über den arabischen Frühling schreibt, dass man davon ausgeht, dass der vielleicht nicht nur für die Leute hier interessant sein könnte, sondern auch für die Leute da. Und dass man den dann irgendwie ins Arabisch übersetzt und versucht da zu verbreiten oder so. Weil das vielleicht, also vielleicht kann man hier irgendwie eine Art von Analyse dann eben auch auf die Distanz bewerkstelligen, die man vielleicht nicht so hat, wenn man direkt drinsteckt oder so. Also das nicht zu sagen, das eine ist besser, sondern das ergänzt sich vielleicht. Also diese Sphäre, dass wir versuchen, das auf jeden Fall nicht also sozusagen aus der Kritik an der Spaltung in Nationen und scheiß Vaterländer und so, dass man sich darauf dann irgendwie darauf fixiert bleibt, sondern es irgendwie einfach versucht, positiv zu überwinden, indem man irgendwie das kosmoproletarisch angeht. Das wäre das. Und andererseits, ich meine, ich merke das jetzt immer wieder, auch jetzt in der Diskussion oder immer, wenn man mit anderen Leuten diskutiert als mit sich selbst, dass tatsächlich dieser Pol der Kritik da natürlich ganz stark ist. Also dieses Negativistische, was ich jetzt plötzlich hier immer irgendwie anziehen mir muss. Also zum Beispiel hat das jetzt mit diesen, also es ist, dass wir haben jetzt irgendwie auch, kann ich dann den Werbeblock fortführen, also das nächste Heft, was da kommt. Also wir haben uns tatsächlich lange jetzt auch mit dem Geschlechterverhältnis und dem, wie hängt das mit dem Kapitalverhältnis, also das ist das, was eben auch gesagt wurde, Reproduktionssphäre, Produktionssphäre und so zusammen, ganz lange da Gedanken drüber gemacht und da ist natürlich dann immer, das ist natürlich erstmal Begriffsarbeit und da kommt man irgendwie, wenn man die aktuellen Debatten sich anguckt und da überschneidet sich das ja mit diesem Commons-Ding irgendwie. Da habe ich zum Beispiel, da würde ich sagen, es gibt bei uns in der Gruppe Leute, die kriegen Pickel, wenn sie das Wort Commons hören. Das ist bei mir nicht so. Also ich finde diesen Begriff historisch zum Beispiel total interessant. Also das ist tatsächlich auch ein historisch wirklich total interessanter Begriff, der unmittelbar mit dem des Kapitals zusammenhängt. Also wenn man sich das über diese ursprüngliche Akkumulation und so. In der gegenwärtigen Debatte, wie der Begriff verwendet wird und eben auch teilweise in diese queer-feministische Ökonomiekritik dann einwandert und so, finde ich, ist das ein Begriff, der genau das tut, macht, was Begriffe nicht tun sollen. Also ich würde immer noch denken, dass Begriffe dazu da sind, irgendwie zu differenzieren und Differenzen anzusprechen, und das ist ein Begriff, der Differenzen, glaube ich, eher verwischt. Also in dieser Commons-Debatte, finde ich, ist man mittlerweile an so einem Punkt, wo man fast alles irgendwie als Commons bezeichnen kann, je nachdem, wie man es und es gibt dann irgendwie von diesen Mietgeschichten, wo ich das total nachvollziehen kann, und da würde ich auch sagen, da adressiert man ja gar nicht den Staat als den großen anderen, den man deswegen auch verherrlicht, sondern das ist sozusagen die Ebene von dieser alten trade-unionistischen Arbeit, die man natürlich überhaupt nicht vernachlässigen darf. Also wenn man die wegschlägt, weil man jetzt das andere, dann hat man ja genau nicht das, was hier gefordert ist. Deswegen ist es natürlich klar, dass man jetzt nicht sagen kann, ihr dürft euch nicht an den Staat wenden, deswegen, und wir bezahlen euch jetzt diese, wir finanzieren jetzt die Mietsenkung quer irgendwie. Es ist klar, dass das nicht funktioniert. Aber da würde ich diesen Begriff der Commons tatsächlich, da würde ich sagen, da würde ich mich erst, und das so ist ein bisschen auch unsere Arbeit da jetzt immer, das ist ein bisschen, also ich, mir ist es manchmal zu negativ, aber dass man diese so Begriffe, die da jetzt im Umlauf sind, die irgendwie im Prinzip sich mit den richtigen Dingen beschäftigen, die diese Dinge aber nicht artikulierbar machen, sondern eher verschmieren wieder irgendwie. Da würde ich irgendwie, würde ich schon die Aufgabe drin sehen. Das ist ein bisschen intellettohaft, aber da würde ich tatsächlich irgendwie gucken. Das ist ein bisschen, also man hat immer diese Begriffe jetzt, also man auch schon, wenn man sagt immer die Kämpfe, dann hat man natürlich immer schon dieses Problem, man muss sich eigentlich angucken, welche. Also es ist sonst ist man immer in diesem, dann kommt einer mit dem Beispiel, einer mit dem, und es hängt eigentlich, der eine, dann versucht man das zu abstrahieren und das gegeneinander zu stellen, und dann baut man aber Oppositionen auf, die eigentlich nicht funktionieren. Also da würde ich immer für genauer hingucken und plädieren, was dann natürlich in einem gewissen Widerspruch steht zu so großräumiger Begriffsarbeit, die man nebenbei auch noch tun muss. Aber das ist jetzt keine wirklich befriedigende Antwort. Aber dieses Kosmo ist mir wichtig. Also das ist... Da war noch eine Frage offen. Mir fällt es da ein bisschen schwer, die Diskussion so die Stränge da so zusammenzuführen. Das war der Punkt, dass bei uns im Papier viele Sachen, die in der radikalen Linken gelaufen sind, ausgeklammert wurden. Und inwiefern ich auch eine Linearität unterstellt ist bei unserem Vernetzungs- oder Organisierungsprozess. Also da ist, wenn ich mich recht entsinne, wenn es bei uns in dem Papier um Einzelkämpfe geht, haben wir immer eine Aufzählung quasi, die hinausgeht über bloße Lohnkämpfe. Und natürlich, gerade weil diese konkrete Klassenanalyse fehlt, haben wir nicht jetzt zu jedem einzelnen Kampffeld nochmal irgendwie konkret gesagt, hier ist jetzt der Widerspruch zwischen Bedürfnis und Kapital, in dem Feld, der sieht da so und so aus, und in dem anderen Feld sieht er so und so aus, und die hängen so und so zusammen. Das wäre eine Aufgabe, die man noch leisten muss. Aber diese verschiedenen Kämpfe sind auf jeden Fall mitgedacht. Wir hatten die Diskussion auch gerade schon in der Pause, dass wir scheinbar immer sehr auf die Produktionssphäre fixiert sind. Das ist vielleicht auch die, die wir bisher am meisten irgendwie durchdacht haben, und bei vielen anderen Sphären fehlt halt nochmal der ein oder andere kritische Gedanke. Aber das Papier hatte jetzt nicht irgendwie das Ziel, in den verschiedenen Kampffeldern den Widerspruch konkret durchzuanalysieren. Und wir dachten, dass so ein bisschen, das ist ja auch immer strategisches Schreiben, man hält es halt möglichst abstrakt, damit man im Konkreten, also wenn man mal kurz irgendwie was zu einem Kampf sagt, da nicht so viel falsch macht, dann sagt man lieber direkt einfach nur Klassenkampf, und den Rest müssen sich alle dazu denken. Oder man müsste es halt wirklich auf 60 Seiten aufplustern und dann halt zu allen Feldern nochmal die konkreten Widersprüche und mögliche Praxisformen machen. Also eigentlich nur kurz der Punkt, wir wollen es nicht auf die Lohnarbeit fixieren. Das mit der Linearität, ja, ist, glaube ich, schon auch eine Frage, die wichtig ist für Strategiedebatten. Inwiefern, in welchen Feldern Interessen durchfechtbar sind. Und ob es da nicht auch im Resultat von so einer konkreteren Klassenanalyse sein könnte, zu sagen, dieser eine Bereich ist jetzt irgendwie so marginalisiert in sich, kann der irgendwie gar nicht so richtig weiterkommen, sondern man braucht irgendwie Solidarität aus Fern, in denen es der Herrschaft halt wirklich schadet. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man konkrete Kämpfe irgendwie abwertet, sondern es hat eher mit der Frage zu tun, inwiefern können die Interessen, die in diesen Kämpfen geäußert werden, tatsächlich auch machtvoll durchgesetzt werden. Weil es ja durchaus bestimmte Hierarchisierungen in verschiedenen Sektoren gibt. Eine schwierige Diskussion. Da sind wir auch in der Gruppe einfach noch nicht so weit, dass wir da irgendwie eine Antwort drauf geben könnten. Aber also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so linear gedacht. Wir bauen jetzt erstmal in den Produktionsbereich unsere Zirkel auf, und das erweitert sich dann naturwüchsig in die anderen Sphären. Da sind wir halt eher pragmatisch. Wenn man guckt in der Region, wer hat denn überhaupt Interesse an so einer weitergehenden Vernetzung und Organisierung? Und wer Interesse hat, ist halt dabei. Also wenn ich das Papier richtig verstanden habe, dann ging es halt auch, war ein zentraler Punkt dieses Papiers, irgendwie die Perspektive der radikalen Linke, um die Sphäre der Lohnarbeit zu erweitern. So. Also das ist schon ein zentrales Anliegen. Und dann ist es auch ein bisschen schwierig, irgendwie zu kritisieren, es sei produktionistisch verkürzt, auch wenn man da sicherlich einige Sachen anmerken kann. Und ich würde sagen, dass in der Erweiterung des Arbeitsfeldansatzes ja auch andere Sachen mitgedacht sind, die vielleicht noch nicht komplett durchdacht sind, weil es noch einer konkreten Analyse der Klassenzusammensetzung ermangelt, aber ja. Ich finde es schon nochmal interessant, auch weil ich gerade in der Pause nochmal darauf hingewiesen wurde, den Punkt mit dem Büro zu diskutieren, weil wir sind ja nicht zuletzt auch hier irgendwie um über das, was wir jetzt machen könnten, sollten. Ja. Ich weiß, es wäre jetzt auch eher kommentarmäßig zu den Organisierungs-, aber passt es jetzt Ja, also es ging halt, was ich halt schief fand an dem Papier ist halt, dass sie halt eben irgendwie auch ausgegangen sind von den Kämpfen, die ihr irgendwie auch geführt habt, so, und halt nicht an so einem theoretischen Nullpunkt sozusagen, zumindest nicht komplett. Ich wollte halt das kritisieren, dass du gesagt hast, also das Explizierte des Technischen und so weiter, also das ist halt irgendwie so dieses Büro und so, dass es irgendwie so fokussiert sein auf technische, infrastrukturelle Fragen. Ich weiß nicht, ob das noch weiterpassen kann, dass es sozusagen strategisch oder so auch irgendwie nachhelfen kann. Weil ich fand das eigentlich ein bisschen bemerkenswert, irgendwie, weil letztendlich besteht ja irgendwie die politische Praxis am Ende irgendwie aus ganz vielen technischen, infrastrukturellen Punkten. Also es gibt ja eine materielle Basis von der politischen Arbeit, die irgendwie darin besteht, dass irgendjemand eine Foki machen muss, irgendjemand muss Gelder eintreiben, irgendjemand muss den Flyer layout und so. Das ist in gewisser Weise ja so die Basis der politischen Arbeit. Und ich fand es ganz gut, dass das sozusagen auch damit angesprochen wird, irgendwie da die Vernetzung irgendwie da irgendwie anzutreiben, sozusagen auch irgendwie an der Basis. So. Und ich weiß nicht, ob das auch zusammenhängt irgendwie mit der Kritik der Eventpolitik. Also ich würde das halt schon so sehen, dass vielleicht da auch irgendwie jetzt vielleicht mehr die Idee nochmal dahinter steckt, ist, wenn man halt tatsächlich sich in so konkreten Fragen irgendwie untereinander weiterhilft, dass man viel mehr irgendwie in Bezug zu gegenseitigen Kämpfen irgendwie entwickelt, als wenn man das immer über so ein Event-Ding und dann über so Groß-Events halt krampfhaft versucht herzustellen. Und das wird dann halt immer irgendwelche Aufrufpapiere und so gemacht. So. Also das wird jetzt ja gerade eben so gesagt, man entscheidet dann halt innerhalb einer kleinen autonomen Gruppe irgendwie, möchte man da mitmachen und dann braucht man erstmal nochmal Texte, das alles rechtfertigt. Und genau, am Ende gibt es dann halt diese Events und die Events, die halt irgendwie die beste PR haben und die es halt am besten verstehen, irgendwie die infrastrukturellen Aufgaben irgendwie dann finden. Also, die Welt, was irgendwie am besten versteht, die Infrastruktur irgendwie auch weiterzuleiten, dass es irgendwie so gemacht wird, das gewinnt dann irgendwie und halt ist dann irgendwie der große Trend. So, ja. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass hier jetzt irgendwie diese Ebene irgendwie einfach mal angesprochen wird. Genau, also weil ich dann irgendwie eher irgendwie auch diese Perspektive von praktischer Solidarität sehe. Also, dass man nicht nur irgendwie macht eine Demo für irgendwas so, sondern dass man halt tatsächlich irgendwie eine Perspektive hat von, okay, ich sehe mich halt mit Kämpfen XY verbunden, einfach weil ich in der praktischen Arbeit irgendwie Kontakte aufgebaut habe. Also was weiß ich, wie du gerade gesagt hast, irgendwie man macht halt irgendwie einen Flyer für irgendwas so, und dann fragen die auch mal nach, was geht bei euch so. Und das ist, finde ich, ein sehr viel realistischerer Ansatz. Und auch deswegen irgendwie wichtig, weil vorhin wurde so gesagt, ja, die globalen Produktionszusammenhänge und so weiter, und das ist ja alles so kompliziert, aber gleichzeitig irgendwie auf einer Basisebene meint man irgendwie immer alles noch unter 10 Leuten regeln zu können, sozusagen, und meint irgendwie auch diese Koordinierung nicht angegeben zu können. Danke. Also, wenn es direkt dazu geht, dann würde ich euch beide erstmal dran nehmen, das könnt ihr auch unter euch aussuchen, sonst dran. Geht nicht direkt dazu, deswegen würde ich sagen, Ja, ich fühle mich nicht richtig getroffen weil, also von deiner Kritik, weil mein Argument ist ja gar nicht, dass ich für Eventpolitik bin. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich, also trifft mich dieser Gegensatz nicht. Mein Argument vorhin war, also das, was du beschrieben hast, alles, was notwendig ist und nötig ist, da würde ich sagen, das sind halt notwendige Mittel, die ich einsetzen muss für etwas, um einen Zweck zu erreichen. Und mein Argument vorhin war, dass die Mittel hier zum Zweck werden. Also, dass es quasi nur noch um die Mittel geht und dass das Spannende aber eigentlich der Zweck wäre, nämlich zum Beispiel, also das, mein konkretes Beispiel war ja die HafenarbeiterInnen-Gewerkschaft Contherm, dahin zu kommen, dass die von der reinen Verteidigung ihrer unmittelbaren Interessen im Betrieb zu einer gesamtgesellschaftlichen Sicht kommen. So, mein Argument wäre, da komme ich auf jeden Fall nicht über Eventpolitik hin, da sind wir einer Meinung, mein Argument wäre aber, da komme ich aber auch niemals hin, wenn ich jetzt den die Flyer mache oder den die Anwältin versuche zu organisieren oder ähnliches. Sondern das, was ich ja versucht habe, alternativ dazu aufzumachen, ist ja erstens sich selber überhaupt, also wie das ja auch eigentlich in diesem Papier drin ist, als Gegenstand von Praxis zu begreifen, dann ist es nämlich vielleicht spannend, was passiert denn eigentlich in meinem Betrieb und nicht unbedingt so wichtig, was passiert dann, also oder primär, was passiert im Betrieb von anderen Leuten. Und zweitens, wegzukommen von diesem rein technischen, sondern eher zu sagen, das können die Kolleginnen und Kollegen auch gut schon selber. Also ich verstehe auch nicht, warum es so ein Bild gibt von, also ich überspitze das jetzt polemisch, ja, aber so ein bisschen hatte ich den Eindruck von, dass schon super, dass es diese ganzen Kämpfe da gibt und da wehren sich Leute auch, aber so richtig kriegen wir das ja nicht gebacken, weil ansonsten wären ja nicht diese verschiedenen Ebenen drin notwendig, also offensichtlich kriegen es die Kolleginnen und Kollegen ja angeblich nicht hin, sich die Flyer zu layouten, eine Anwältin an den Start zu bekommen oder sich branchenübergreifend und bundesweit oder weltweit zu organisieren. Ich behaupte, das kriegen die hin, dafür brauchen die uns nicht. Die brauchen uns vielleicht eher dafür, so einen Teilbereich-Austausch zu organisieren oder dass wir Angebote schaffen von Orten der Reflexion oder der Analyse. Und das wäre was anderes. Okay. Du und dann du. Also ich fände es spannend, wenn ihr nochmal zusammenfasst eure Position zur Frage der sozusagen aktuellen Zusammensetzung oder neuen Zusammensetzung von Klasse. Da hast du gerade schon was zu gesagt. Spannenderweise einen Punkt eingebracht, der ein bisschen scheinbar gegenläufig ist zu dem der Frankfurter Perspektive sozusagen jetzt von AKK. Nämlich, also wenn ihr mit eurem Papier sagt, ihr interessiert euch für den Klassenbegriff, um jetzt mal wieder die Lohnarbeit sozusagen in den Blick stärker zu nehmen, weil das ein Defizit ist innerhalb der aktuellen linksradikalen Diskussion, machst du aus Bremen ja im Prinzip stark zu sagen, die Reproduktion, die Neuzusammensetzung der Klasse spielt vor allem auf dieser Ebene von was heute Reproduktion bedeutet und Produktion bedeutet. Das ist das irgendwie, ne? Das ist da eine neue, also so habe ich es gerade verstanden, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausformulieren. Und das würde ich gerne auch nochmal auch aus deiner Perspektive wissen, wie du sozusagen die neue Zusammensetzung der Klasse auch in ne, Abgrenzung zu so einer traditionsmarxistischen Lesweise dieses Begriffs definieren würdest. Und dann würde mich interessieren, du hast auch den Begriff der Untersuchung eingebracht, inwieweit dieses Verständnis der aktuellen Situation von Klasse Einfluss nimmt und was für einen Einfluss das nimmt auf so eine Praxis der Untersuchung, die ja dann vielleicht auch für so ein sozialistisches Büro interessant wäre. Und ja. Ich würde erst die anderen eigentlich machen. Also das wären wahrscheinlich nochmal jeweils 10 Minuten die Referate. Aber ich würde auf jeden Fall euch drei erst noch machen. Also ich wollte diesen Begriff des Interesses mal ein bisschen problematisieren, weil ich den Eindruck hatte, dass ihr einen sehr unumwundenen Bezug drauf nehmt. Und mein Eindruck ist, dass so, gerade wenn man jetzt irgendwie so diesen Begriff der Untersuchung einführt, die Frage doch eher ist, nach welcher moralischen Ökonomie Proteste oder Widerstand funktionieren. Also im Sinne von Thompson, dass man sozusagen bestimmte, vielleicht auch bestimmten informellen Sozialpakt, was auch immer, vielleicht auch verteidigen will. Also das wäre sozusagen nochmal meine Frage, wie verwendet ihr diesen Begriff Interesse? Was für Interessen sind es da, die verteidigt werden oder geht es nicht eher um bestimmte, also eine bestimmte Logik, was als ungerecht gilt und was nicht? Wie sollte das dann, also wie stellt ihr euch vor, dass das dann sozusagen diesen ideologischen Gerechtigkeitsimpetus ablegen könnte und ja sozusagen zu so einer Kritik, also euer Begriff von Interesse und ja. Vielleicht kurz noch dazu, also wir hatten jetzt als ein Beispiel für Untersuchung, fand ich ja diesen Text von Endnote sehr interessant, der zum Beispiel die London Riots untersucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie relevant war für das, was für die Diskussion, wo halt geguckt wird, okay, nach welcher Logik funktionieren diese Riots? Was sind sozusagen die, ist es ein reiner, ist es auch ein Event für die Leute? Gehen die Leute eigentlich shoppen, obwohl sie kein Geld haben? Was würde sich da, also wie würde ihr da an so ein Phänomen zum Beispiel mit dem Begriff des Interesses rangehen? Ich würde immer noch weiter sammeln und dann machen wir eine Antwort. Erstmal die beiden. Erst du, dann du und dann du. Und dann würde ich Schluss machen und eine Runde, wo nichts mehr Neues aufsteht. Der Rest in der Kneipe dann, oder? Bitte. Ganz vom Anfang zurück oder und zwar hattet ihr vorgestellt, sozusagen nochmal das Positionspapier, den Punkt, dass ihr eigentlich eine Trennung sozusagen seht in dieser einerseits Eventpolitik, die irgendwie hauptsächlich an Wochenenden alle, weiß ich nicht, halbe Jahre so mal auf der Straße stattfindet und eben einer Alltagspolitik oder Alltagskampfpolitik. Und zweiteres wurde dann so ein bisschen ausgeführt und warum ihr das sinnvoll findet. Und erstes eigentlich nur von den Kollegen aus Kremen ein bisschen dann nicht würde interessieren, wo ihr sozusagen nochmal den Stellenwert von dieser Eventpolitik seht und was, meine Frage ist sozusagen, warum muss das zusammengeführt werden, was, warum ist diese Eventpolitik für euch wichtig, ist davon der Mehrwert oder so? Okay. Ich hätte nur einen kurzen Kommentar oder ein Gefühl, was für mich auch so ist, als du über dieses technische, zurück zu dieser Diskussion der technischen Art des Büros oder wie auch immer, ich habe das Gefühl, dass bei dir so ein Gegensatz besteht, dass man entweder nur das Technische und dann gar keine Kommunikation mehr und irgendwie keinen Austausch mehr dabei hat. Also ich persönlich würde das nicht so verstehen, nur weil irgendwie das Büro vielleicht gewisse Aufgaben vermittelt oder Kompetenzen bereitstellen könnte, oder keine Ahnung, jemand fragt irgendwie, keine Ahnung, wir wissen jetzt gerade in unserer kleinen Gruppe nicht, wie man das und das macht, und dann sagt man, fragt doch die Kollegen aus dem Kaff neben euch, die kennen sich damit aus, heißt es ja nicht, dass man gleichzeitig nicht irgendwie auch inhaltlichen Austausch irgendwie koordinieren könnte. Und ich habe so das Gefühl, dass bei dir das so ein bisschen im kompletten Gegensatz steht, dass es irgendwie nur das eine gibt und dann das andere gar nicht mehr. Du und dann noch eine Runde und dann ist wahrscheinlich 11:30. Ja. Ja, ich hatte eine Frage, und zwar, ihr geht kurz in eurem Text auf ein, auf Autorität und Familie, und zwar, dass die veränderlichen Anforderungen des Kapitals und die Interessen des Kapitals als die eigenen suggeriert werden durch die Herrschaft, durch die herrschaftlichen Verhältnisse und durch die Familie. Und das wollt ihr dadurch bekämpfen, indem ihr dieses Verhalten oder diese Interessen zum Kapital, zu sich selbst, den Individuen und der arbeitenden Klasse, dass sie sich selbst reflektieren und dass halt diese Reflexion zum eigenen Verhältnis zum Kapital und zum Staat, dass sie sich dessen bewusst werden, um halt ein Klassenbewusstsein zu schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wollte ich erstmal fragen, habe ich das richtig verstanden? So. Weil das. Ja. Mir ist die konkrete Stelle nicht so präsent gerade. Aber stell doch deine Frage. Weil im Nachhinein dessen hatte ich halt die Frage, weil das hat ja Marx schon gesagt und das wurde ja in den letzten 50 Jahren bis 89 versucht und es hat ja so semi-mäßig gut funktioniert. Und das war noch mein Kritikpunkt daran, dass das halt nicht so einfach geht, weil ich weiß auch nicht, warum es nicht geht, aber es geht offenbar nicht. Und dass allein schon die Interessen oder was der Knosse aus Bremen auch schon sagte, Moment, die Definierung der Bedürfnisse werden vom Kapital andauernd definiert und nicht von dem Individuum selber. Und machen halt die eigenen Bedürfnisse, machen sich die eigenen Bedürfnisse auch der, eines Klassenkampfes nicht bewusst. Und es wird ja auch immer, dieser Klassenkampf wird ja auch von der herrschenden Klasse und vom Kapital an sich ausgeklammert und durch andere Sachen ersetzt. Es wird ja halt gesagt, dass wenn du halt ein Problem mit deinem Lohn hast, den du bekommst und halt ein Ungerechtigkeitsprinzip siehst, in dem was andere halt verdienen und was du verdienst, dann kannst du in einen Arbeitsstreik treten über die Genossenschaft, über Tarifverhandlungen, durch diesen Austausch von Proletariat und den herrschenden Verhältnissen. Aber dass durch allein die Reflexion dessen wird nicht unbedingt ein Klassenbewusstsein geschaffen. Und weil die Leute, die sag ich mal, jetzt heutzutage in der BRD in Ostdeutschland leben, sollten demnach, wenn man das so vernünftig durchgezogen hat, ein Klassenbewusstsein haben. Und trotzdem hört man ja auch von denen genauso, sehen sie ja nicht, dass die Leute, die Hartz IV empfangen, auch in dieser Problematik sehen und die werden halt dann trotzdem als arbeitsfaul diffamiert. Wobei natürlich auch grundsätzlich, was vielleicht in der DDR nicht der Fall war, ein grundsätzlich kritisches Verhältnis zur Arbeit an sich klar gemacht worden ist. Alles klar. Gut. Meine Aufmerksamkeit ist total weg. Es tut mir auch leid, dass die Diskussion so ein bisschen ausfranst und dass wir hier keinen gemeinsamen Schluss irgendwie mehr richtig finden werden. Ich würde euch überlassen, wie wir das jetzt machen. Ob wir doch mal einfach so rum. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich glaube, also wenn wir nachher sowieso noch in der Kneipe sind, dann würde ich vielleicht sagen, kriegt ihr jetzt von der als Gastgeber nochmal die Möglichkeit, ein Schlusswort zu sprechen und den Rest machen wir in der Kneipe. Oder ich meine, der Saal ist jetzt leer gesucht. Ja. So, das ist irgendwie. Das heißt, wir antworten jetzt nicht mehr auf die. Das finde ich schon gut. Also, wenn ja, okay, man kann sich ja kurz fassen. Ja. Genau, jetzt kommen wir auch. Klassenzusammensetzung getrennt. Also ich muss könnte vielleicht auf die letzte Frage in drei Sätzen antworten. Also ich glaube, an der Stelle geht es ja erstmal um was anderes. Da geht es darum, dass ums ganze objektive und subjektive Integrierung in eins setzt und dass man das erstmal differenzieren muss. Und da geht es nicht nur um eine Suggerierung von Kapitalinteressen, sondern sogar eine Introjektierung innerhalb des bürgerlichen Sozialisationsprozesses. Dass man sich erstmal über diese autoritären Charakterdispositionen überhaupt erstmal bewusst werden muss. Und wenn man sie nicht durch Klassenkampf angeht, dann werden sie vom Faschismus in ihren Dienst gestellt. Und wie man am besten den autoritären Charakter bekämpft ist, indem die Leute ihre eigenen Interessen wahrnehmen, im Kampf wahrnehmen, dass sie nicht alles hinnehmen müssen, was ihnen gesagt wird, sondern dass diese Autoritäten angreifbar sind. Okay, soll ich mal versuchen? Genau, ich bin aber auch ehrlich gesagt an meinen Grenzen. Also sowohl von der Uhrzeit als auch tatsächlich inhaltlich. Auch wenn ich das mega spannend finde. Also die Frage mit der Neuzusammensetzung der Klasse. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe mir die Frage da aufgeschrieben. Wir haben da keine Ahnung, wie die Klasse gerade neu zusammengesetzt ist. Wir haben auch nur ins Blaue reingeschossen mit dem Care. Und das steht an. Das muss, also Analyse über Neuzusammensetzung von Klasse ist ein gigantisches Projekt, das muss passieren, aber haben wir auch nicht gemacht bisher. Deswegen, sorry, keine Ahnung, also das ist sozusagen inhaltliche Grenze. Außer klug zu schnacken und zu sagen, es muss passieren, haben wir es auch nicht gemacht. Gibt da so Fortführungen von der Autonomie an neue Folge, hier die Materialien, die haben da versucht, das weiterzuführen, kann man mal reingucken. Finde ich ganz interessant, aber es ist eigentlich ein Projekt, das irgendwie ansteht. In der Wildcat findet sich auch viel darüber. Das ist ähnlich dann mit der Frage mit dir, dem Interessenbegriff der Moral Economy und Thompson. ich bin deutlich, also wir haben da erstens keine Gruppenposition zu, zweitens auch, also ich weiß, was Thompson sagt. Ich habe ganz große, also das, auch Barbara Ahrlich wird, da arbeitet das ja am historischen Beispiel heraus, vor der Französischen Revolution. Also das kurze Konzept der Moral Economy ist ja quasi, Leute, den... Okay, mache ich nicht. Mache ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall Antwort, keine Ahnung, ganz viele Fragezeichen, finde ich spannend, drüber nachzudenken. Aber mehr kann ich dir gerade nicht bieten dazu. Genau, und die Geschichte mit den Techniks und dem Austausch im Büro, nee, also das ist natürlich erstmal kein notwendiger Widerspruch. Also, das eine ist jetzt Unterstellung, nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen zustande gekommen von, naja, das ist eine Sache, die wir können als Post-Antifas oder so. Da können wir diese ganzen Techniks von der Phobie bis zur Demo, also machen wir das doch einmal. Und das ist so ein bisschen eine Flucht nach vorne, die ich falsch finde. Und zweitens, doppelt falsch finde ich es, weil ich finde, es ist nicht der Job von KommunistInnen, also das zu machen, sondern der Job von KommunistInnen sollte sein, mitzuhelfen dran, als Katalysator zu funktionieren in diesen Verhältnissen und ein bisschen Bewusstsein über den Laden zu schaffen und daran mitzuwirken, sie aufzuheben und nicht in erster Linie Technik zur Verfügung zu stellen. Und deswegen habe ich in die Richtung so gedisst und finde, das sollen die Kolleginnen und Kollegen selber machen. Genau. Das sage ich jetzt noch zwei Worte, ja. Und dann sagt ihr das Schlusswort, oder? Also jetzt, weil jetzt immer gesagt wird, neu zusammensetzen in der Klasse und so, und jetzt auch was, das ist ein gigantisches Projekt. Ich würde da tatsächlich sogar ein bisschen vorwarnen. Also ich meine, es gibt da auch historische, also ich warne jetzt immer vor den Sachen, die ich sonst empfehle, aber es gibt ja auch zu diesem zu dieser Frage der Neuzusammensetzung und Untersuchungen und so, gibt es ja historische Erfahrungen. Und da gibt es irgendwie in der BRD das Projekt Klassenanalyse. Da hat man das versucht, irgendwie mal sozusagen, indem man irgendwie die Statistik irgendwie subversiv liest, hat man versucht, das irgendwie über Statistiken sozusagen nochmal neu zu sagen und genau die Definition, wer gehört dazu, wer gehört nicht, und die Klassensegmente neu definieren und so. Oder es gibt eben dieses Operaistische, was irgendwie, wenn es meiner Meinung nach ein bisschen falsch gefasst ist, dann kriegt man dann so schnell diesen enzyklopädischen Anspruch, dass man jetzt so mal sagen, sich im gigantischen Projekt mit einer riesigen Kraftanstrengung zusammensetzt und versucht abzubilden, wie die Klasse gerade zusammengesetzt ist. Ich glaube, das ist, also das übersteigt unsere Mittel. Es ist vielleicht auch gar nicht richtig. Also ich glaube, dass, also dieses Operaistische, so wie ich das verstanden habe, und was, glaube ich, richtig ist, dass man die Analysen jeweils da startet, wo es gerade aus irgendeinem Grund, warum auch immer, gerade irgendwie schwelt, knallt oder sonst irgendwas passiert. Also dass man es nicht sozusagen von da ist das und das analysiere ich jetzt, sondern dass man immer dann, wenn es irgendwo, wenn es, ich sage es mal, flapsig, wenn es irgendwo scheppert, guckt man warum. So, also dass man es gegenstandsbezogen macht. Und das finde ich eben auch bei allen Kritik, die ich da sonst dran hätte, teilweise an Wildcat und den Materialien, die haben ja auch nicht den Anspruch, dass sie jetzt irgendwann den Atlas der Klassenzusammensetzung veröffentlichen, sondern das ist ein laufender Prozess der Kommentierung. Also es ist sozusagen, das ist ja sozusagen, dass das unermüdlich an Wildcat auch, dass die seit Jahren unermüdlich um den Globus jetten und immer gucken, wo irgendwo 10 Leute zusammenstehen und sagen, scheiße, und dann sehen wir sie hin und sagen, boah, ja, genau. Und das ist ja irgendwie, das ist auch super, aber das muss man, wenn, dann eben auch so machen. Und das würde ich, das ist eben auch mit diesem, das erwähnte mit den Endnotes zum Beispiel, natürlich, das, man kann sich da Gedanken drüber machen, aber die machen es eben anhand der Riots. Also die machen es ausgehend von dass es irgendwo scheppert und es offensichtlich irgendwo nicht mehr die Gräder einfach ineinander greifen, sondern diese Prozesse der Moderation irgendwie aus irgendeinem Grund aussetzt, und dann guckt man sich an, warum eigentlich. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man da so ein bisschen Öl ins Feuer gießen kann und nicht in die Zahnräder. Die Sache mit den Interessen der moralischen Ökonomie, das übersteigt jetzt, glaube ich, gerade im Moment. Das würde ich gern beim nächsten Bier nochmal besprechen oder beim Kaffee oder wie auch immer. Also nicht jetzt den Kaffee, aber. Ein Beitrag noch und ihr habt es überstanden. Ich versuche, ein schnelles Schlusswort zu finden. Das, was Pathetisches, bitte. Ja, Moment. Kommunismus kommt. Es gab ja noch kurz die Frage nach dem Stellenwert der Eventpolitik. Und also da ist auf jeden Fall eine genau doch dieser Punkt. Wenn es scheppert, guckt man mal rum. Es ist halt tatsächlich, und man merkt das ja auch in der Art und Weise, wie oder wir haben es gemerkt in der Art und Weise, wie wir uns mit dem Papier beschäftigt haben, diese ganzen kleinen Kämpfe, die autoritäre Linke immer so geführt hat, die haben wir halt überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es so kleine Kämpfe sind, die nie irgendwo in der Öffentlichkeit kriegen. Und gerade dafür, um diese kleinen Kämpfe, die hier und da überall stattfinden, präsent zu machen und in ein öffentliches Bewusstsein zu rücken, sind Events auf jeden Fall immer gut. Das sind eben gleichzeitig auch die Grenzen vom Event. Man kann halt versuchen, auf eine irgendwie geartete Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen, aber klar ist halt auch, dass von den 20 Redebeiträgen, die kommen, als Inhalt kommt in der Zeitung an, ihr kapitalismuskritisches Bündnis. Also da lohnt sich halt viele Mühe auch nicht nur, weil das hat gescheppert und irgendjemand sagt was gegen Kapitalismus. Mehr kommt dabei in der Regel nicht bei rum, aber man hat trotzdem einen Punkt, an dem alle zusammenkommen und wo dann auch mal in der Unterzeile steht, wer die war da, der schwarze Block war da. Und ne, solche Dinge kommen da irgendwie schon mal bei rum. Und das Bau ist halt schon auch immer wieder ja, eine Öffentlichkeit zu schaffen, Leute darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich gerade wo passiert und auch ein bisschen ja, dieses Spielchen mitzuspielen von wir drehen jetzt auf und die anderen warnen dann wieder vor dem kommenden Aufstand und dann warnen wir zurück vor dem kommenden Aufprall. Nee, aber das war eigentlich auch mal kurz zum Büro, ja, ein sehr schöner Gegensatz zwischen Eventpolitik und Büro. Nichts könnte langweiliger sein, als in diesem Büro zu sitzen, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich wollte da auch nie hin. Aber die Ausgangsfrage, die wir uns halt gestellt haben, war, was ja auch immer eine große Frage ist, welche Funktionen müsste eine Organisation übernehmen? Und wenn es bestimmte definierte Funktionsbereiche gibt, macht es nicht teilweise auch Sinn, die arbeitsteilig zu besetzen in einem bestimmten Turnus? Aber die Frage von oder auch so ein Widerspruch der Organisation zwischen strukturierter Arbeitsteilung und Selbstorganisation, weil Arbeitsteilung ja immer ein Prozess ist, der dazu führt, dass Selbstorganisation nicht mehr stattfindet. Gleichzeitig macht Arbeitsteilung aber auch Prozesse effizienter und da habe ich eben, wenn der Zweck klar ist, auch nichts gegen technische Lösungen, wenn dadurch Dinge einfacher funktionieren. Also da würde ich eben auch die Technik nicht gegen den Zweck ausspielen. Genau, aber letztlich will ich halt weder jeden Samstag auf der Straße rennen, noch in einem Büro sitzen und Flyer drucken, sondern schön im Kommunismus faulenzen.